Geht ran, Alter. Hallo? Jo, ich bin's. Hä? Ja? Wer ist das? Erjan, Alter. Ah, Erjan, okay. Ja, alles klar, Mama, dir, was geht? Ich ruf wegen meinem Geld an, Alter. Wie sieht's aus? Du weißt, ja, Mann, wo Alter. Leute stressen hat, wenn man so. Was soll ich Stress, machen? Stress, ey, ich ruf wegen dem Geld an. Ich komm morgen vorbei, dann gibst du mir mein Geld, okay? So einfach ist das. Ja, Conny hier, Mann. Alles klar, Mann? Was geht, Mann, bei dir? Ja, pass auf. Ey, Alter, ich brauch die Kohle, Mann. Ja, Mann, du weißt, du hast nur was bei mir offen, Mann. Du weißt, von letzter Woche. Ja, was denn, Yusuf, Alter? Ey, was ist das für Yusuf, Mann? Alter, was für ein Bucker? Ich will meine Kohle. Hallo, mein Meier, habt ihr dahin? Ich bin Abdullah. Hallo, Sam, ich bin's, Hussam. Hallo, pass mal auf, Bruder. Warum bist du nicht zu Conny gegangen und hast ihm das Geld gegeben? Warum hast du es nicht so gemacht, wie ich dir gesagt habe? Ah, du meinst diese 300. Habibi, nicht links, nicht rechts. Ich will nicht diskutieren. Ich ruf dich nicht an. Ich bin 13 Uhr bei dir, Habibi. Was soll das heißt? Khalas, 13 Uhr, Yalla, bah. Dieser Arschloch. Hallo. Hallo, Erjan. Ja. Erjan, hier ist Abdrahim. Oh, Bruder, hey. Was für Bruder? Hey, vor 3 Tagen schuldest du mir Geld, Alter. Du wolltest mir vor 3 Tagen Geld vorbeibringen. Oh, shit, Alter. Ey, ich muss in Café gehen, da muss ich ins Studio. Ich bin doch Album auf, Alter. Was für Studio, was für Album? Bruder, ich hab doch nichts damit zu tun, Alter. Ich brauch Geld, ja? Krieg Probleme jetzt langsam. Wir gehen morgen ins Café, dann kommt dieser Russe, der gibt mir nämlich Geld, der schuldet mir Geld. Der ist morgen ein Uhr da, dann kriegst du dein Geld.